Ich war jetzt zum Beispiel schon in vielen anderen Ländern, aber eben nur zum Urlaub machen. Und das ist nochmal was ganz anderes, weil man die Kultur nicht auf diese Art kennenlernt, wie man es dann in diesem einen Jahr tut.